Guten Tag, mein Liebster, Liebster. Es ist Zeit für ein Jubiläum, nämlich den 10. Klopsicast. Und so gern ich mich auch irgendwie darüber freuen würde, bedeutet das auch, dass das jetzt schon der 10. Tag ist, an dem wir uns nicht gesehen haben. Und nicht gerochen und nicht gespürt und nicht geküsst. Und das ist nicht in Ordnung. Nein, nein, nein, nein. Naja, aber du magst ja diese Redundanzen nicht und dieses Geheule und wir sehen uns ja auch schon übermorgen. Also nun zu etwas völlig anderem. Es ist heute der 25.11. Ich habe meine Bibliotheksbücher rechtzeitig zurückgegeben. Bin ein bisschen stolz auf mich, weil ich keine Strafe zahlen musste. Das kann ich mir gerade auch nicht unbedingt leisten. Aber heute ist das 100-jährige Jubiläum der allgemeinen Relativitätstheorie von Albert Einstein, der das Prinzip davon mal mit folgendem Zitat erklärt hat: Wenn man 2 Stunden lang mit einem Mädchen zusammensitzt, meint man, es wäre 1 Minute. Sitzt man jedoch 1 Minute auf einem heißen Ofen, meint man, es wären 2 Stunden. Das ist Relativität. Ja, vielleicht stimmt es auch nicht, denn jeder kennt ja das bekannte Zitat von Isaac Newton, der gesagt hat: Glaub nicht alles, was im Internet steht. Ja, ansonsten weiß ich gar nicht, womit ich dich jetzt noch so vollcasten soll. Ich sollte aber besser mal, denn so ein Cast sollte ja nicht nur 1 Minute dauern. Ich bin gerade über deinen Blog gestolpert mal wieder und habe mir die Kommentare dazu angeschaut. Ich schätze mal, dass du jetzt irgendwie bei diesem Pub-Quiz bist oder so. Man weiß es nicht. Jedenfalls hast du vermutlich nicht gesehen, welche guten Kommentare dieses Wesen namens Hans im Glück dir da rein getan hat. Es schrieb den ersten Kommentar, der ging: Dein Sam Harris unterstützt übrigens den radikalen Republikaner Ben Carron bei seiner Außenpolitik. So 1 Minute später schreibt er: Das hat alles nichts mit Religion zu tun, aber dafür ist dein Verstand zu simple, um das zu verstehen. Und dann schreibt er 1 Minute später: Komisch, im Osmanischen Reich gab es doch keine Terroristen. Liegt wahrscheinlich nicht am Koran, oder? Satzzeichen, Fehlanzeige. 1 Minute später schreibt er: Sam Harris sagten in einem Talk, dass er bei der Außenpolitik von Noam Chomsky und Ben Carson für Ben Carson stimmen würde. Geil, oder? 1 Minute später schreibt er: Dr. Webber, Osmanisches Reich. 1 Minute später schreibt er: Und alle anderen Moslime, die friedlich leben. Und zum Schluss schreibt er 1 Minute später: Okay, letzter Kommentar, Ed Cornelius. Dein Verständnis von Religion, Islam und Politik ist sehr, sehr simpel und auf Kindergarten neues Wort Level. Ja, jetzt weißt du alles, was du noch nicht wusstest. Herzlichen Glückwunsch. Das scheint so eine Art Intellektueller zu sein, der gute Hans. Im Glück. Ah. Ja, nun. Ich komme jetzt mal zu der Auflösung von dem Musikstück von gestern. Das war natürlich Rotting Christ. Wobei ich sagen muss, dass mir das bei neuerlichem Durchhören gar nicht mehr so gut gefallen hat, wie es mir mal mit 18 gefallen hat. Willst du machen? Machst du nix. Dafür kriegst du heute ein anderes Musikstück, das dir hoffentlich gefällt. Und damit verabschiede ich dich in die Nacht mit 1000 Millionen imaginären Küssen, weil ich dich ganz arg liebe. Tschüss, mein Schatz.